Laut Meldungen fand am 20. Oktober in Songju in Bezirk Nordgyeongsang die 100-Tage-Kjachen-Kundgebung gegen die Umtriebe der USA und Südkoreas zur Thaad-Stationierung statt. Daran beteiligten sich über 900 Personen, wie die Bewohner des Kreises Songju, der Städte Gimcheon und Daegu und der weiteren.